Wenn die Anlagen auf öffentlichem Grund stehen, fließt Pacht in die Gemeindekasse. Was hieraus entstehen kann, ist im Hunsrück zu besichtigen. Über 90% der fast 300 Windräder im Landkreis Rhein-Hunsrück stehen auf kommunalem Boden. Stadtwerke aus umliegenden Städten pachten das Land für die Windräder. Mit den Einnahmen können kleine Dörfer Löcher in ihren Haushalten stopfen und gehörig in die Lebensqualität ihrer BewohnerInnen investieren. Im Dorf Neuerkirch etwa entstand mit Hilfe der Pachteinnahmen ein Sport- und Fitnesspark und die BürgerInnen können sich kostenlos E-Autos sowie Lasten- und Elektroräder ausleihen. Kleine Imagekampagnen im Stil von »Unser neues Schwimmbad wird von unserem Windpark finanziert« können an den Stolz einer Gemeinde appellieren, damit sie konkret etwas zum Ausbau erneuerbarer Energien beiträgt. Und selbst mittelbar haben Windkraftkommunen eine Reihe von Vorteilen, wie auch Robert Habeck immer wieder betont. Häufig zieht ein Engagement in der Windkraft Investitionen in ein Glasfaserkabelnetz nach sich. Immer mehr Wirtschaftsbetriebe siedeln sich gezielt in Regionen an, wo sie durch nahegelegene Windparks günstig grüne Energie bekommen. Vom Batteriehersteller Northvolt in Schleswig-Holstein bis zu den Chipgiganten Intel und TSMC, alle haben sich für ihre jeweiligen Standorte in Deutschland entschieden, weil dort ausreichend Ökostrom zu haben ist. In Bayern hingegen, wo grüner Strom knapp ist, fordert die Industrie einen schnelleren Ökostromausbau. Windkraftkommunen profitieren auch von Wertschöpfung, die etwa durch Wartung der Anlagen entsteht. HandwerkerInnen essen und übernachten in örtlichen Restaurants und Hotels. Lokale Unternehmen bekommen unter Umständen direkt Wartungsaufträge. Alle diese Vorteile müssen allen Beteiligten in vollem Umfang bewusst gemacht werden. Doch es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um Kommunikation. Nicht alle WindkraftgegnerInnen sind politisch motivierte AktivistInnen. Viele sind lediglich von widersprüchlicher Information verunsichert. Was ist Infraschall? Macht er mich krank? Sterben wirklich alle Rotmelane in der Gegend, wenn der Windpark kommt? Damit man Ängste vor einer neuen, sehr sichtbaren und ungewohnten Technologie abbauen kann, müssen Betroffene sachlich und mit psychologischem Fingerspitzengefühl aufgeklärt werden. Und man muss sich die Sorgen der Leute ernsthaft und in jeder Phase des Planungs- und Genehmigungsverfahrens anhören. Daran hapert es noch. Bisher sieht BürgerInnenbeteiligung nämlich oft so aus, dass irgendwo in einem Rathaus irgendwelche Pläne ausgelegt werden, die Interessierte dann begutachten und gegen diese innerhalb einer sehr begrenzten Frist Einwände vorbringen können, jedenfalls wenn sie wissen, wo und wie das passieren kann und wenn sie Zeit und Ressourcen haben, sich mit der komplexen Materie auseinanderzusetzen. Das ist oft unrealistisch und die Betroffenen vor Ort bekommen leicht das Gefühl, dass ihre Vorbehalte nicht ernst genommen werden.